Österreich. Voll ist die Wahrheit. Ich suche Betrayal in eurer Welt. In eurer Welt der Perversion. All die Sterne sind Produkte Krankheit. Lerne die Glauben, sie müssen das Leben bezwingen. Tod im System. Tod an Werten. Tod an Lehren. Als der Riebe zu leben, schon der Bildschirm und Luftwerden rauf. Denkt als dritte Welt, denkt als dritte. Schwanz die Erde und sich leicht gewinnt. Voila! Du bist das Recht. Den Druck. Der Mensch liegt aus dem selben Schlamm. Wir pflanzen uns hier. Wir werden uns dran erinnern. Mit Zeit muss nicht gefallen. Dort im Kapital. Dort im Beton. Dort im Rassismus. Tschernobyl ist verdenkbar. Challenger ist verdenkbar. Jeder Kraft ist egal. Wir sind von dem Durchschlag. Ah!